Es gibt ein Licht in dieser dunklen Welt, vor dem die schwersten Wolken fliehen. Und ist dein Pfad von diesem Licht erhellt, dann kannst du völlig deine Straße ziehen. Es scheint viel heller als der Morgenstern, das ist die Liebe unseres Herrn. Herr, gib mir etwas von deiner Liebe, damit ich liebend leben kann. Und träge mächtig des Herzens Liebe zu neuem Lieben täglich an. Sie gibt's Geborgenheit in dieser Welt, sie nimmt uns alle Angst und Sorgen. Ob alles um uns wankt, zerbricht und fällt, sie bleibt uns treu wie heute, so auch morgen. Sie ist die Liebe des durchbohrten Herrn, sie ist auch dir, mein Freund, nicht fern. Herr, gib mir etwas von deiner Liebe, damit ich liebend leben kann. Und träge mächtig des Herzens Triebe zu neuem Lieben täglich an. Hast du mich lieb, fragt Jesus heute dich. Gib mir dein Herz, dein ganzes Leben. Du wirst es sehen, ich lass dich nicht im Stich. Ich will dich bis ins Alter tragen heben. Sieh her, die Liebe trieb mich in den Tod. Dies ist für dich mein Angebot. Herr, gib mir etwas von deiner Liebe, damit ich liebe.